Heute haben die Juden die Dreistigkeit, dieses Werk des Hochgradbruders Labouchere als einen Aprilscherz zu bezeichnen, auch wenn es Weihnachten erschien. Für den Juden und Freimaurer war es eine Bestätigung ihrer Absicht über die Kreise der Wissenden hinaus, für unser deutsches Volk eine gewaltige Warnung. Aber auch sie wurde nicht beachtet und durfte nicht beachtet werden. Presse und öffentliche Meinung sind ja nur dazu da, die Völker zu täuschen. Mit den Entschlüssen des Jahres 1889 war die Parole der geheimen, unsichtbaren Väter für die hohe Politik der nächsten Jahre ausgegeben. Die freimaurerische Arbeit setzte denn auch sofort in der Politik der Goyim-Völker ein, unterstützt von Jesuiten. Endlich sollte das vom Bruder Brissot 1790 verkündete Ziel wieder erreicht werden. Europa muss an allen vier Ecken brennen, darin ruht unser Heil. In Deutschland wurde Fürst Bismarck, der machtvollste Vertreter des deutschen Volkes, unter dem Jubel der überstaatlichen Feinde diesseits und jenseits der Grenzen im März 1890 gestürzt. Der Deutsche Reichstag, den er geschaffen, verfolgte ihn noch über seine Verabschiedung hinaus. Vielleicht hatte er guten Grund dazu, denn Bismarck war ein Gegner des allgemeinen Wahlrechts geworden. Zu spät erkannte er das Unheil eines Systems, das nur den Gegnern seines Volkes diente. Das Sozialistengesetz wurde nicht mehr erneuert und die freimaurerischen Arbeiterinternationalen, Sozialismus und Kommunismus, konnten sich ungestört in der Arbeiterschaft ausdehnen, die einen Rückhalt im deutschen Volk dank des Einflusses der unsichtbaren Väter und völkischen Unverstandes nicht gefunden hatte und sich nun an diese von Freimaurern verkündeten Irrlehren anklammerte, die ganz das Gegenteil wollten als die Befreiung des Arbeiters, nämlich seine Mitarbeit gegen andere Volkskreise und gegen eine völkische Staatsgewalt, um dann den Staat, das Volk und damit auch den Arbeiter wirtschaftlich und politisch zu knechten. Die starke Vernachlässigung der Wehrkraft, die schon Bismarck nicht vereiteln konnte, vermochte auch General Caprivi, sein Nachfolger als Reichskanzler, trotz seiner Anstrengungen und seines guten Willens 1893-94 nicht aus der Welt schaffen. Die Vertreter der unsichtbaren Väter im Deutschen Reichstage, einschließlich des Zentrums, stellten sich dem weiterhin scharf entgegen. Der Kampf gegen die kaiserliche Autorität begann. Derselbe wurde sehr erleichtert und wir übersehen heute klar, welche Gelegenheit die unsichtbaren Väter hatten, die Handlungen des Kaisers zu bestimmen, um sie dann für ihre Zwecke gegen das kaiserliche Ansehen auszunützen. In Elsaß-Lothringen wurde französisches Volksbewusstsein gestärkt, die östlichen Provinzen Preußens ausgesprochen polonisiert, während das deutsche Volksbewusstsein nicht geweckt, sondern als sträflich hingestellt wurde. Die Spannung zwischen Deutschland und Russland wurde künstlich geschürt. Der Bismarcksche Rückversicherungsvertrag mit Russland vom Reichskanzler Caprivi 1890 nicht erneuert, das ungesunde Bündnisverhältnis mit Italien beibehalten und auf Einwirken auf Österreich-Ungarn verzichtet. In Österreich-Ungarn wurde entsprechend den jesuitischen und jüdisch-freimaurerischen Wünschen weiter gearbeitet. Die Verjudung Wiens und Budapests machte Fortschritte. Das Nationalitätenprinzip wurde für alle Völkerschaften, nur nicht für die Deutschen gefordert, die in der Doppelmonarchie immer mehr an Einfluss verloren. Die Tschechen im Besonderen erhielten durch die Sprachverordnungen Badenis Übergewicht. Ungarn gebärdete sich immer selbstständiger. Unter den Serben der Doppelmonarchie begann es zu gären. Es war im Jahre 1890, dass die symbolische Großloge in Ungarn die Loge Probratim in Serbien gegründet hatte. Die Irredenta wirkte freimaurerisch von Italien aus. Die Brüder in Polen erwarteten ihre Zeit. Die Wehrmacht der Doppelmonarchie blieb vollständig vernachlässigt. Die Logenpolitik des ungarischen Staates hatte reichlich Anteil dabei. Die Gärung auf der Balkanhalbinsel wurde unterhalten. War so alles im Sinne der Beschlüsse des Pariser Freimaurerkongresses zur Schwächung und Schwacherhaltung von Deutschland und Österreich-Ungarn eingeleitet, so wurden diese der Verwirklichung erheblich dadurch näher geführt, dass 1891 und 1892 Frankreich und Russland zunächst ein politisches, dann ein militärisches Bündnis abgeschlossen, wie es zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn nie möglich sein sollte. Trotz dieses Bündnisses ging die unterirdische Unterhöhlung Russlands weiter. Sie sollte auch nicht aufgehalten werden. Russland am Ende vorigen Jahrhunderts bildete noch eine Gefahr für England. Auch sollte es dem ihm zugedachten furchtbaren Schicksal, Wüste zu werden, auf keinen Fall entgehen. So starb denn auch der 48-jährige, kerngesunde Zar Alexander III. Am Jahrwehtage 1.2.1894. Die Quersumme des Datums ist 1 plus 2 plus 1 plus 8 plus 9 plus 4, 25. Er war eine kraftvolle Herrschergestalt, wohl geeignet, ein Bollwerk gegen die jüdischen Endziele zu bilden. Die Ursache seines Todes ist der profanen Welt unbekannt. Die Wissenden sind sich keineswegs im Unklaren und raunen sich zu, dass den so plötzlich und unbegreiflich im Bette sterbenden Romanow der Judenfluch am Hause Romanow getroffen und der Leibarzt dem sterbenden Zaren lächelnd zugeflüstert habe: »Ich bin Jude«.